sich der Mann selbst. Durchbruch auf dem Weg zu einem bundesweit vergleichbaren Abitur. Die Kultusministerkonferenz hat konkrete Beschlüsse gefasst. Unter anderem soll ein Pool für Prüfungsaufgaben aufgebaut werden. In einem ersten Schritt sollen bereits im Herbst gemeinsame Bildungsstandards in den Fächern Deutsch, Mathematik, Englisch und Französisch verabschiedet werden. Rapunzel, Tarzan oder Winnetou. Bei der Namensgebung werden Eltern immer kreativer und lassen sich auch gerne von Geschichten inspirieren. Das hat das Namenskundliche Zentrum der Universität Leipzig herausgefunden. Bildungsferne Schichten orientieren sich eher an Prominenten und nennen ihre Kinder Blue, Peaches, Apple, Maddox oder Summer. Hitradio Ohr. Einfach näher dran und besser unterwegs. Der Verkehrsservice. Präsentiert von Ihrem Autohaus Schillinger, Ihrem kompetenten Ford- und Opel-Partner in Lahr. Mit der Riesenauswahl an Neu- und Gebrauchtwagen. Autohaus-Schillinger.de. Geblitzt wird. Nee, halt, erst noch ein Stau auf der A5 Richtung Karlsruhe. Zwischen Rastatt Süd und Rastatt Nord. 3 Kilometer Stau und Blitzer haben wir. In der Moltke-Straße in Lahr, außerdem in der EDF-Straße Kiel Richtung Freistädt bei Honau. Atemraubend, was der Kollege Charlie 2000 heute Abend hier mitgebracht hat. Ein Mashup, da fällt mir wirklich ein Ei aus dem Sack. Mit John Lennon, Lou Reed, Beck, I'm a Loser, Wildside, Walk on the Wildside, alles drin in einem Mix. Da sind so sensationelle Dinge. Ich glaube, da haben nicht mal die engsten Freunde von Christian Wolff Zugang zu. Schalt das Radio an, Charlie ist dran. Schlechten Nachrichten! Ja, und hier ist er, euer Donnerhammer, eure echt ätzende Röhre! Darf ich vorstellen, Charlie? Oh, Mamma mia! Charlie, nur noch 2 Sekunden! Jetzt geht's los, Mona Lisa! Jetzt geht's los! Oh, du Lasagne! Charlie, es geht los! 1, 2, 3, woo! Abitumano! Die Wenger kommen, Miga! ¡Vámonos al viaje para buscar los sonidos maigos de Ecuador!

Fat Lovers und ihr hört hier DJ Bream live in the mix. LoveSelection.de. Finde den perfekten Partner. Ich habe ihn gefunden. Meinen Traumtypen. Er sieht total gut aus und ist so zuverlässig. Der macht alles für mich. Und massieren kann der. Sogar den Beifahrer. Gesucht, gefunden. Der Citroën C4 als Selection-Sondermodell mit Massagesitzen, Klimaautomatik und vielen weiteren Vorzügen inklusive 3.000 Euro Partnerprämie. Oder als Basismodell schon ab 12.990 Euro. Jetzt bei allen teilnehmenden Händlern. Citroën. Kreativtechnologie. So, Kandidat Nummer 1, was fällt Ihnen alles zu Josef Oechsle ein? Landtechnik, Forsttechnik, Garten- und Kommunaltechnik. Richtig! Und was bedeutet das genau? Na, Josef Oechsle bietet eben alles an, was man so rund um Gartenpflege, Landwirtschaft, aber auch für die Pflege von gewerblichen Grundstücken so braucht. Rasenmäher, Motorsägen, Traktoren, Heckenscheren und so weiter. Jawohl! 100 Punkte! Josef Oechsle, der Spezialist für Heim-, Garten- und Landtechnik in der Hubstraße in Ottersweier. Maximum Clubbing, die Radioshow live aus dem Codex Club Aachen. Urban Mashup Sound, Electropop, House, die Hot Tunes von den Plattentellern dieser Welt. Wir bringen das Clubleben direkt in dein Wohnzimmer. Jeden Freitag mit DJ Rockhounds and Friends, Vision Factory, Miami Ice, Cool Times, DJ Metric, Paula PK, Alex Christensen. Maximum Clubbing, immer freitags ab 23 Uhr live aus dem Codex Club Aachen. Hier auf Hit Radio Ohr. Okay, ich hab verpennt, ja, passiert. Gut, ich wollte mich vor 2 Stunden mit meiner Freundin treffen und ich sollte jetzt echt mal Henne machen. Aber zu viel Stress ist ja auch ungesund, oder? Ja, und was darf jetzt sein? 2 Cheeseburger und eine Apfeltasche, bitte. Das McDonald's-SMS geht immer. Schnell mal sparen mit vielen Produkten ab 1 Euro. Unverbindliche Preisempfehlung. Na, wie gefallen dir meine aufregenden Maße? Lass noch sie sich verführen. Von Betonerzeugnissen für Hof und Garten. Pflastersteine von Uhl. Da stehe ich drauf. Wow, sieht das toll aus bei euch. Diese Böden, das elegante Parkett. Wie hast du das hinbekommen? Na ganz einfach, ich bin gleich zum Profi. Waschke Bodengestaltung und Fensterdekoration. Im Schwerpunkt 9 im Gewerbegebiet Offenburg-Rammersweier. Die Auswahl, die Beratung und der Service haben mich überzeugt. Informier dich doch selbst mal. www.bodenbelag-waschke.de. Willst du dich nicht ein bisschen zu mir legen? Lass noch sie sich verführen. Von Betonerzeugnissen für Hof und Garten. Terrassenplatten von Uhl. Da stehe ich drauf. Hey, hallo, hier sind wir wieder. Die ganze geile Bande. Hommies, Putzis, Schleimis, Schlappis werden hier veralbert. Affengeil, was zum Teil andere gar nicht wagen. Affengeil, sehen wir rein, es ist ohne Fragen. Wer nach Grabstadt Katzen scharf, ich hatte dich saumäßig geil. Hallo Lachschwärmer, los geht's. haben Freitagabend. Willkommen, Nachtschwärmer. Und heute geht's wieder mit Power ins Wochenende. Die Macht ist stark in mir und ihr werdet Zeuge sein. Planet zur Vernichtung in Reichweite. Gibt es irgendeinen Grund, warum wir die Erde verschonen sollten? Radio O. Dein Extremprogramm. Die größte Action nur für dich. Einfach nur dran. Can none of y'all mirror me back? You hear me rap, it's like Angie rapping his prime. I'm Young H.O., rap's great for dead. Back to take over the globe, and I break bread. I'm in Boeing jets, slow express. Out the country, but the blueberries still connect. On the low, what you got a triple deck. But when you young, what the fuck you expect? Yep. Grand opening, grand closing. Goddamn, your manhole, crack the can open again. Who you gonna find open in hand with no pen? Just draw up inspiration. Who you gonna see, you can't replace him. With cheap imitation. Man, I get an encore. Do you want more? And roll with the Brooklyn boss. One last time, I need y'all to roll. Now what the hell are you waiting for? After me, there should be no more. So one last time, make a make some noise. Now what the hell are you waiting for? After me, there should be no more. So one last time, make a make some noise. Now what the hell are you waiting for? Trübsinn an Ende. Jetzt geht's rund. Haltet euch fest. I came up in it to rock, light a fire, make it hot. Street Brazil. Well, this year is gonna be called Caiocho. Que hola, Gata. Que hola, Omega. And this is how we gonna do it. spitzenmäßiger. Whitney Houston, Save When I Do und so weiter. Wir haben 19.34 Uhr in wenigen Sekunden. Die doofe Witze-Ecke. Okay, los geht's. Ja. Der ergraute Geschäftsmann reist mit seiner Sekretärin nach Paris. Nach der Ankunft fragt sie: Chef, erst ins Hotel oder besichtigen wir erst den Eiffelturm? Erst ins Hotel, meint der Chef. Der Eiffelturm steht auch morgen noch. Ja, recht hat er. Ja, noch einer. Blondie Petra will sich scheiden lassen. Ihr Anwalt sucht nach Gründen. Trinkt er? Nein. Brüllt, tobt oder schlägt er? Auch nicht. Wie steht's mit der Treue? Petra strahlt. Da kriegen wir ihn dran. Unser Jüngster ist nicht von ihm. Ja! Hallo! Und das nennt er alles normal. Wieso? Das ist doch der Sinn, dass er überhaupt ist schon gut. Die Besseren kommen später. Streisand. I love it when you flex like that. Slow, fast, up, down, bring it back. I love it when you move like that. Slow, fast, up, down, bring it back. I love it when you whine like that. Slow, fast, up, down, bring it back. I love it when you flex like that. 4, 5, 6. Barbra Streisand. I love it when you flex like that. Streisand. I love it when I see a pretty girl whining. I can even watch her but a girl grinding. Control the body with great timing. Stay shy in the dark, stay shining. Boss something to me when I see a rising. Dropping like a sun, they got my things rising. So frequent, there's no disguising. Would you expect? That ain't surprising. These girls Barbra Streisand. I love it when you flex like that. Slow, force, up, down. Bring it back. I love it when you move like that. Slow, force, up, down. Bring it back. I love it when you whine like that. Slow, force, up, down. Bring it back. I love it when you flex like that. 4, 5, 6. Barbra Streisand. Okay, alright. Ich dachte schon, ich bin heute erlöst, aber es ist nicht so. Er ist da. Mein Freund und größter Damenschuhverkäufer aller Zeiten, Al Bundy. Hallo Al. Wie geht's? Hallo Sumpfralle. Oh. Heute wieder schlecht drauf, Al, oder? Der traditionelle Bundy-Gruß. Oh je, das fängt ja gut an. Ah, und hier eine Blitzwarnung. Der Bundesgesundheitsminister warnt. Vorsicht, diese Sendung macht Showtime. Super, das Gewinnspiel ist in Vorbereitung, das nachher dann kommt. Unser erstes für heute. Apropos Gewinnspiel, da hat gerade jemand gemailt, wegen dem Preis. Da lasse ich immer 3-4 Wochen zusammenkommen, dann verschicke ich die, ja? Es ging auch schon länger. Jetzt gehen wir kurz in die Werbung. Gleich geht's weiter. Werbung. Und wir sind raus. Ideen und Inspirationen für den Frühling zum Planen und Mitnehmen beim Messeduo Bauen und Wohnen und Gartenzeit. 16. bis 18. März auf dem Messegelände Offenburg. Alles rund um Haus und Garten, Einrichten und Lifestyle. Freitag 14 bis 19 Uhr, Samstag und Sonntag von 10 bis 18 Uhr. Maximum Clubbing, die Radioshow live aus dem Codex Club Aachen. Urban Mashup Sound, Electropop, House, die Hot Tunes von den Plattentellern dieser Welt. Wir bringen das Clubleben direkt in dein Wohnzimmer. Jeden Freitag mit DJ Rockhounds and Friends, Vision Factory, Miami Ice, Cool Times, DJ Metric, Paula PK, Alex Christensen. Maximum Clubbing, immer freitags ab 23 Uhr, live aus dem Codex Club Aachen. Hier auf Hit Radio Ohr. Ich sehe für Ihre Zukunft Anna. Anna? Ananas und Suppenfleisch. Sie sollen in meiner Hand lesen, nicht im Prospekt von Netto. Nur morgen bei Netto Marken-Discount. Suppenfleisch ohne Knochen, das Kilo für nur 5,98 Euro. Und Sweet Ananas, das Stück für nur 1 Euro. Netto Marken-Discount. Ihr neues Auto lädt zur Probefahrt. Fahren Sie jetzt die neue B-Klasse von Mercedes-Benz. Erleben Sie höchste Agilität und maximalen Verwöhnkomfort. Lassen Sie sich von einer Vielzahl innovativer Assistenzsysteme unterstützen und von der neuen B-Klasse überzeugen. Vereinbaren Sie noch heute Ihren individuellen Probefahrttermin. Jetzt bei S&G, Ihrem Mercedes-Benz-Partner in Offenburg, Aachen und Kehl. www.sug.de. Nur morgen bei Netto Marken-Discount. Suppenfleisch ohne Knochen, das Kilo für nur 5,98 Euro. Und Sweet Ananas, das Stück für nur 1 Euro. Hi. Mit diesem Lächeln fing alles an. Aber es war nicht nur das Lächeln. Es waren ihre Zähne, strahlend weiß und einfach perfekt. Und das war ihr kleines Geheimnis. Die neuen Zahnärzte in Lahr. Noch in dieser Nacht erzählte sie mir alles über diese außergewöhnliche Zahnarztpraxis. Die neuen Zahnärzte in Lahr. Die Spezialisten für Lösungen der modernen Zahnheilkunde. Da finden auch Sie Ihr schönstes Lächeln. www.dieneuenzahnärzte.de. So, jetzt wissen Sie es. Peugeot Autohaus Rot, offizieller Partner des Codex Club. Erwähne im Autohaus Rot den Codex Club und genieße jede Menge Vorteile nur für dich. Peugeot Autohaus Rot in der von Dreisstraße 47 in Aachen. Hey, eine Probefahrt in deinem Lieblingsauto ist kostenlos. Modekompetenz und Auswahl, die begeistert. Gleich zweimal ganz in Ihrer Nähe. Modehaus Schmiederer in Aachen und Feldmüller Funk in Lahr. Erleben Sie zwei ganz besondere Modehäuser mit dem einzigartigen Mix aus renommierten Marken und jungem Sportswear. Mode für Damen und Herren. Zwei Namen, einzigartige Mode. Modehaus Schmiederer in Aachen und Feldmüller Funk in Lahr. Herzlich willkommen in der großen Welt der Mode. Codex Club in Aachen. Connection complete. Da geht's wieder ab im Codex Nachtschwärmer. Yeah. Heute Freitag, ab 23 Uhr wieder live über Hit Radio, ganz klar. Heute ist Single Party, Single Party. Alle Ladies, die bis 0 Uhr bis 24 Uhr da sind, 10 Euro Freiverzehr. Und dann kriegt man ja wieder die berühmten Bändchen, blau. Wer ein blaues, sind so Leuchtbändchen, ja. Wer ein blaues Bändchen hat, der sagt allen anderen, ich will nur Spaß. Rosa, willkommen, du Ponderosa. Grün, Single und für alles offen. Codex-Club.de. Codex Club in Aachen. Und rot, ich bin vergeben oder hab keine Lust. Das ist die Single Party heute im Codex in Aachen. Morgen Samstag, 10. März. Just Dance. Everybody, we shuffling. Und da ist wieder die Bottle-Aktion. Die Bottle-Aktion. Jede Flasche 07, inklusive 1 Liter Beigetränk, nur 25 Euro. Die besten Hits zum Tanzen auf zwei Floors. Im Black Forest, im kleinen Club 90er, 80er mit DJ Eiscrasher. Und im großen Club House VS Black DJ Rockhound. Ist das okay? Aber heute Ladies Night, 10 Euro Freiverzieher für die Ladies. Ja! Codex Club in Aachen. Das Codex schlägt zu, Nachtschwärmer. Das Codex schlägt ganz fürchterlich zu. Am Samstag, den 24. März, und jetzt genau zuhören. Samstag, 24. März, das ist bald, kommt der Bachelor von RTL, der Original-Bachelor Paul Janke, zu einer exklusiven Single-Party. Autogrammstunde, Rosenkavalier. Er ist für euch da, Ladies. Der Bachelor von RTL. Und am 31. März ist wieder Lucky 7. Das war vor kurzem. Und da gibt es wieder zu gewinnen iPad 2, PlayStation, Konsole, PSP, Vita, Sony PlayStation 3, iPod Touch und 75, 50, 25 Euro Freiverzehr. Und das Neue dran ist, jeden Samstag bekommt ihr zu jedem Drink, also Longdrink, ein Los. Das könnt ihr dann da einlösen. Ist das okay? Und jetzt geht's weiter. Jetzt kommt der Überhammer. Codex Club in Aachen. Oh, yeah. Ostermontag. 9. April, das dicke Ding. Das überdicke Ding. DJ Antoine. Weltstab DJ Antoine. Tickets im Vorverkauf möglich im Club, in der Codex Loge in Rastatt, online oder auch Mediamarkt Offenburg und La. Und Outhaus Rot, Aachen und Offenburg. Okay, und hier ist DJ Antoine. Zack. Gut, in einem Remix drin, aber er ist zu hören. Get fresh, gotta stay fly. Get the jet, I gotta stay high. High up like a la la la. Ain't nothing here that my money can't buy. Dolce, Gucci, and Louis V. Yeah, so big I could live in the sea. You for real? You can't see me. In these zero frames, the whole world changed. Mad bitches, so much bro. Feeling like when I wanna fuck them all. Get mad brain in my very fast car. Ferrari V12, Maranello on my arm. Ladies can't resist the charm. Haters, get the ring of the dawn. And we do this all day. Welcome to Saint-Tropez. Central Bay. Ladies and gentlemen, tonight, all the way from Moscow, Russia, give a warm welcome for heavyweight rapper. alle, die sich noch zugeschaltet haben. Willkommen. Ihr seid vollkommen richtig. Hier geht's mächtig ins Wochenende. Ganz klar. Was ist der Hammer auf? Radio O. Was für ein Albtraum. Exklusiv. Flippt völlig aus. Da rattert in der Kiste. Ist das nicht klasse? Das ist Charlie. Charlie 2000. Es geht los in 7, 6, 5, 4. Jetzt kommt unser Gewinnspiel. 2, 1. So, lass mal, ich bringe jetzt einen Mix. Da kommen sehr viele 80er, Synthi-80er sozusagen. Und wer da zuerst zwei zusammen hat, zwei Interpreten, die da drin sind, kann anrufen und einen Mix gewinnen. Nach Wahl. Seid ihr mit dabei, Nachtschwärmer? Kann's losgehen? Ja, Nachtschirma, seid ihr auf dem Laufenden? Wer zwei in der Breten hat, ruft dann 0781 504 33 11. Ich bin jetzt in Meisenheim bei Peter. Hallo Peter. Hallo Charlie. So Peter, bitteschön. Zwei. Ja, ich werde Deepish Mode. Deepish Mode auf jeden Fall. Und? Pet Shop Boys. Ja, das reicht mir schon. Dankeschön, Peter. Der Peter hat gewonnen. Dankeschön. Tschüss, Peter, nach Meisenheim. Das ist perfekt. Wir haben einen Sieger. Wir haben einen Sieger. Danke. Mann, du hast es voll drauf. Come in, Mr. DJ. Ready? Yeah. Power Radio. Und das ist zum Beispiel auch DJ Antoine. I can feel the sunlight. I love the morning sunlight. I can feel the sunlight. And then this party tonight. You turn crazy skies into blue. This summer's here. feel the sunlight. I love morning sunlight. I can feel the sunlight. Ja, 20:06. Gut, dass ich in der Sendung keine Nachrichten habe. Sonst wird's echt eng werden, mit, dass ich die Musik da unterbringe. Ne? Ja. Das ist es. So komme ich in die Schuhnachrichten. Nein, Al. Du kommst in gar keine Nachrichten. Nein, nicht die Nachrichten. Schuhnachrichten. Ach komm. Schuhnachrichten ist das offizielle Mitteilungsblatt der gesamten Schuhbranche. So, so. Und das Tittenmagazin. Na, mal wieder alles langweilig. Da gibt's nur eins. Der letzte Schrei. Also nur dran. It's Mr. 305 checking in for the remix. You know that is 75 Street Brazil. Well, this year is gonna be called Caiocho. Que hola cada, que hola omega. And this is how we gonna do it. Dale. Stimmungskiller ist das. Die Party ist doch nicht so heiß, wie ich mir das vorgestellt habe. Dann habt ihr wohl Bohnen in den Ohren. Dann haben sie wohl einen Knick in der Akustik. Logo, ne? Radio Chaos. Direkt in I can't see you.

Ernst und König. Wir bewegen Baden. Mehr Infos unter ernst-könig.de. Jeden Tag freue ich mich so drauf. Denn durch dich lebe ich völlig auf. Deine Show macht mich so ganz und daheim. Die ist cool und so schräg. Ich bin immer dabei. Hey, Charlie, du ziehst mir runter bis in den Zehn. Charlie, du bist wie ein extra starker Kaffee. Charlie, Charlie 2000, Charlie, Charlie 2000. Gotta get that. Willkommen! Ihr seid vollkommen richtig, hier geht's gnadenlos ins Wochenende. Und jetzt bringe ich eine Spezialität, da sind dauernd Anfragen gekommen. Das hat vor der Fasnet, als die Nossa-Welle aufkam, schon ganz am Anfang hatte ich das gebracht. Und jetzt bringe ich's nochmal. Jetzt, Charlie. Hat die Zukunft im Programm. Machen Sie den Trübsinn ein Ende. Jetzt geht's rund. Haltet euch fest. Seid ihr bereit? Okay. Ich bin ein Suchti. Ja, da gibt's viele Sucht, ja, ha? Bei Facebook. Ja, Nachtschwärmer, 20.28 Uhr, willkommen! See you. Schmerz, seid ihr bereit? Also zwei Bürodamen unterhalten sich übers Wochenende, wann sie mit ihrem Mann Sex gemacht haben. Also am Montag, immer nach dem Wochenende, haben sie riesen Gesprächsthemen. Und wie aufregend das alles war. Als der Chef dies mitbekommt, ermahnt er, jede von ihnen nie wieder dieses Wort auszusprechen. Also denken sich die Bürodamen einfach ein neues Wort für Sex aus, nämlich Lachen. Gut, nächster Montag wieder. Die eine erzählt, oh, am Wochenende habe ich mit meinem Mann zusammen gelacht. Meine Herren, haben wir gelacht. Das glaubst du gar nicht. Das war vielleicht aufregend. Darauf die andere, du hast es gut, bei mir war es nicht so toll. Am Freitag wollte er nicht mit mir lachen. Am Samstag habe ich mich extra schön angezogen, alles romantisch eingerichtet. Da wollte er wiederum nicht. Und als ich dann am Sonntag zufällig ins Schlafzimmer kam, stand der alberne Kerl doch da und lachte sich eins ins Fäustchen. Also wirklich, also echt. Ruhe. Die Tochter hat gerade geheiratet. Die Mutter gibt ihr einige Tipps zum Haushalt und sagt, also Schatz, ich habe zum Beispiel auf den Handtüchern im Bad immer ein A für Antlitz und ein G für Gesäß. So verwechsle ich die Handtücher nie, mischt sich der Vater ein. Ja, wie jetzt? Moment mal. Ich dachte immer, es heißt Arsch und Gesicht. Danke, wir sind wieder bedient hier. Vielen Dank. Ja. Ja, mit Lachen erträgt sich eben alles besser, sogar diese Sendung. Ja, würde mir stinken, wenn ich jahrelang das falsche Handtuch benutze. Ja. 20.40 Uhr am Freitagabend. Al, was gibt's? Willkommen in Bandiana. Willkommen, mein Freund und Damenschuhverkäufer. Vor dem Tag, an dem ich dich kennenlernte, ist das mein schönster Tag. Ach komm. So schlimm ist wieder auch nicht. Komm, mach mal bitte die Party an hier, Al. Sehe ich den Vereinigten Bandi ruf? Ja. Absolut durchgeknallt. Das Battle am Freitagabend. Oh Mann, das ist so cool. Hau rein. Hau rein. Creeping in through your back door. Silent killer queen, looking out for ya. She's invincible, never let you go. Cause tonight she'll be out on patrol. Come on, danger girl, let me volunteer. I'm all bulletproof, let's get out of here. Shawty, you're the one, but incognito. Steal the night, let's get loose, give me more. Ja, 20.45 Uhr. Jetzt gehen wir mal kurz in die Werbung. So, das hätten wir. Und weg von der Fernbedienung, gleich geht's weiter. Nicht stolpern, Leute. Jetzt kommt die Werbung. Zur richtigen Zeit, am richtigen Ort. Mit interessanten Menschen. Volltreffer. Casino Dance Night. Im Casino Baden-Baden. Abtanzen und Spaß haben. Immer am zweiten Freitag im Monat. Im Casino Baden-Baden. Wo sonst? Maximum Clubbing. Die Radio Show live aus dem Codex Club Aachen. Urban Mashup Sound, Electropop, House. Die Hot Tunes von den Plattentellern dieser Welt. Wir bringen das Clubleben direkt in dein Wohnzimmer. Jeden Freitag mit DJ Rockhounds and Friends. Vision Factory. Miami Ice. Cool Times. DJ Metric. Paula PK. Alex Christensen. Maximum Clubbing. Immer freitags ab 23 Uhr live aus dem Codex Club Aachen. Hier auf Hit Radio Uhr. So, Kandidat Nummer 1, was fällt Ihnen alles zu Josef Oechsle ein? Landtechnik, Forsttechnik, Garten- und Kommunaltechnik. Richtig. Und was bedeutet das genau? Na, Josef Oechsle bietet eben alles an, was man so rund um Gartenpflege, Landwirtschaft, aber auch für die Pflege von gewerblichen Grundstücken so braucht. Rasenmäher, Motorsägen, Traktoren, Heckenscheren und so weiter. Jawohl, 100 Punkte. Josef Oechsle, der Spezialist für Heim-, Garten- und Landtechnik in der Hubstraße in Ottersweier. Was hat ein italienischer Barolo mit Gartengeräten zu tun? Was Apfelsaft mit Holzbriketts, Vogelfutter mit Anfeuerholz oder Ortenauer Riesling mit Laub- und Straßenbesen? Nichts. Aber all dies und vieles mehr bekommen Sie in den Märkten der Raiffeisen Kinzigtal, wo Einkaufen Spaß macht. Raiffeisen Kinzigtal, die etwas anderen Märkte, ganz in Ihrer Nähe. Na, wie gefallen dir meine aufregenden Maße? Lassen auch Sie sich verführen von Betonerzeugnissen für Hof und Garten. Pflastersteine von Uhl. Da stehe ich drauf. Sie möchten eine Immobilie verkaufen, wissen aber nicht wie und schon gar nicht mit wem? Dann fragen Sie doch einfach uns, die Immobilienmakler der Volksbank Offenburg. Wir haben langjährige Erfahrung, Marktkenntnisse und Kompetenz für den erfolgreichen Verkauf Ihrer Immobilie. Die Immobilienmakler der Volksbank Offenburg. Volksbank Offenburg Immobilien. Willst du dich nicht ein bisschen zu mir legen? Lassen auch Sie sich verführen von Betonerzeugnissen für Hof und Garten, Terrassenplatten von Uhl. Da stehe ich drauf. Für uns ist das Radfahren eine Leidenschaft. Und das werden Sie merken. Fahrradmagazin Offenburg. Alles rund ums Rad. Und noch viel mehr. Infos unter fahrradmagazin.de. Peugeot Autohaus Rot. Offizieller Partner des Codex Clubs. Erwähne im Autohaus Rot den Codex Club und genieße jede Menge Vorteile nur für dich. Peugeot Autohaus Rot in der von Dreisstraße 47 in Aachen. Hey, eine Probefahrt in deinem Lieblingsauto ist kostenlos. Machst du mich an? Ich? Nein, der Balsamico von Theo der Essigbrauer. Der Höhepunkt für meinen Salat. Direkt vom Holzfass, ganz ohne Zusatzstoffe. Natur pur. Sei schlauer und kauf Theo der Essigbrauer. Erhältlich bei Edeka Südwest. Infos unter www.balema.de. Codex Club in Aachen. Connection complete. Ja, Nachtschwärmer, Party Nachtschwärmer. Das volle Programm, das wirklich volle Programm. Heute Freitag ist im Codex Single Party. Jede Lady bekommt 10 Euro Freiverzehr. Bis 24 Uhr ist es gültig. Jede Lady. Aber das ist noch lange nicht alles. Wie macht man das, dass man die Leute bekannt macht? Vielleicht manche so schüchtern oder so. Da gibt's die Bändchen, die Leuchtbändchen. Jeder kann, aber muss nicht, kann ein Bändchen haben. Infos unter codex-club.de. Codex Club in Aachen. Blaues Bändchen zum Beispiel heißt, ich will nur Spaß. Rosa, welcome, du Ponderosa. Grün, Single und für alles offen. Quatsch mich an. Rot, ich bin vergeben oder habe keine Lust. Ja, das ist die Single Party Spezial. Heute Abend, Freitag und ab 23 Uhr, ja, über Hit Radio die Live-Übertragung direkt aus dem Codex. Das wissen wir ja schon. Morgen Samstag, 10. März. Just Dance. Just Dance. Every day we shuffle in. Oh, das geht folgendermaßen. Bottle-Aktion. Jede Flasche 07 plus 1 Liter Beigetränk. Nur 25 Euro. Bis 1 Uhr ist das gültig. Da kann man Klicken bilden und eine Flasche kaufen, ist man wesentlich billiger dran. Ja, absolute Spitze. Super. Genau. Codex Club in Aachen. Ja, Nachschirm, da geht echt was ab. Ladies, das müsst ihr euch ganz dick anstreichen im Kalender. Samstag, 24. März. Das ist ganz neu. Kommt der Bachelor. Der Original-Bachelor von RTL, Paul Janke. zu einer exklusiven Single-Party. Fotoshooting, Rosenkavalier, er ist voll dabei. Also nochmal, am Samstag, 24.03., der Bachelor von RTL. Im Codex in Aachen. Eine Vorschau. Lucky 7 ist wieder am 31. Da gibt es wieder PlayStation, iPad 2, Sony, iPad Touch. Und das Neue dran ist, es gibt die Lose. Jetzt schon, jeden Samstag kann man Lose bei einem Longdrink bekommen. Und die hebt man dann auf und am 31. hat man die Chance, viel mehr die Chance, dass die Teile zu gewinnen. Ja? Super. Und das war noch nicht alles. Ein ostervolles Programm, unter anderem am Ostermontag das dicke Ding. Das dicke Ding! Und zwar, das heißt DJ Antoine. DJ Antoine, der Weltstar. Mit Welcome to Saint-Tropez, Sunlight und so weiter. Vorverkauf wird empfohlen im Club. Codex Lounge Rastatt gibt's Karten online oder Mediamarkt Offenburg und La. Codex Club in Aachen. Oder Autohaus Rot in Aachen und Offenburg. Weil wir schon dabei sind, 14. April, Alex Christensen, Birthday Party, Hangover, Popstar Edition. Aber da haben wir noch ein bisschen Zeit. Okay. Lauter! Das ist doch echt beknackt, dennoch irgendwie cool. Fascination, generation, fascination, generation, fascination, generation. Vor 23 Uhr. Planet zur Vernichtung in Reichweite. Gibt es irgendeinen Grund, warum wir die Erde verschonen sollten? Radio O. Dein Extremprogramm. Die größte Action nur für dich. Also nur dran. I was sweating you like a freshman, just a senior. I couldn't even sleep waiting for the next day just to see ya. Girl, just to see ya. When you walk by my heart, skip the beat like a scratch CD. I was knee deep in them four letters L-O-V-E. Sprung on spring love, damn, she got me. This that new millennium spring love. With Stevie B, the originator. Pitbull, the innovator. It's for the spring breakers out there. In Cancun, Cabo, Rosarita Beach, Daytona Beach, Panama City. So this dedicated to y'all, you know it is. Go ahead and enjoy them, spring break, spring love. Stevie B, holla at 'em. In them heels, you was dressed to kill. With that might, I had only got sex appeal. I was feeling like I was on X for real. Those lips. Those ass. Those hips. Those thighs. Got me hypnotized. I'm sprung on spring love. Damn, she got me. I can't remember first time we ever met. The sun was shining. Love was gleaming in the air. You caught my eye and next thing that I knew, I was in love. I was so in love with you. Ja, der Altmeister des Freestyle, ha? Stevie B. Und da gibt's noch einen aus jener Zeit, Johnny O, der war auch ganz dick drin. Wir haben gerade 21 Uhr gehabt, willkommen. So, ich wollte eigentlich einen Mix bringen beim Gewinnspiel, das jetzt ansteht, aber zeitlich hat es wieder mal nicht gereicht. Deswegen ein Kurzgewinnspiel. Da kommen jetzt Ausschnitte aus einer Fernsehserie, ganz bekannt. Und der Hauptdarsteller, der wurde ausgewechselt. Jetzt hören wir uns erstmal an die alte Version. Da möchte ich für euch wissen, wie heißt der neue schlechte Schauspieler, sag ich mal. Weil ich gucke es auch immer an. Das war wieder ein... Oh, das war furchtbar. Furchtbar schlecht. Okay, jetzt... Achtung, jetzt kommt das Gewinnspiel. Willst du nicht vielleicht was essen? Wenn du dich nachher übergibst, dann kommt nicht nur Alkohol und Magensäure raus. Ich bin dir weit voraus. Ich nenne ihn einen iMac Bourbon. Das ist also jetzt dein Leben. Du sitzt hier rum wie eine Trauerweide und wartest auf Chelseas Anruf. Ich warte überhaupt nicht auf ihren Anruf. Ich sehe fern. Und hin und wieder weine ich. Dir ist schon klar, dass du den Wetterkanal siehst. Was guckst du denn da? Mein Hochzeitsvideo. Machst du Witze? Wo bin ich denn? In der Garderobe und fürbist die Schwester von Judith. Stimmt, ja. Das Video würde ich gern sehen. Hast du gewinselt? Wie ein Leprakranker, der geküsst werden will. Hattet ihr Wiedergutmachungssex? Aber nein. Wow, als wärt ihr schon verheiratet. Ja, am besten gebe ich meine Eier bei ihr ab. Dann kann ich ein Herrentäschchen aus meinem Sack basteln. Hey, das Herrentäschchen sollte man nicht verurteilen. Schon geschehen, und jetzt leg dich auf die Couch. Warum soll ich denn auf der Couch schlafen, wenn du Krach mit Chelsea hast? Ja, und warum rollt Scheiße niemals bergauf? Und jetzt raus. Allein für das Wort bitte wäre ich dir sehr verbunden. Wenn du willst. Bitte, geh auf die Couch, bevor ich dir deine Pyjamahose so weit hochziehe, dass du deine Eier als Ohrenschützer benutzen kannst. Das ist kein Unglück, Erlan. Komm schon, bitte, bitte, bitte, bitte. Gut, spar dir das Betteln für dein Date auf. Ich bettel nie. Ich winsel. Ja, okay, das ist also Charlie Haber. Wie heißt dein Nachfolger? Bring mal noch ein Stück. Kennst du einen neuen Witz? Ja, zwei Brüder sitzen auf der Couch. Einer von ihnen sagt, kennst du einen neuen Witz? Und der andere, und jetzt Achtung, der andere zündet ihn einfach an. (0781) 504-33 und die 11. Ich wiederhole. 0781 504-33 11. Al, bleib weg hier. Dance to the beat, ja. Alter Masterboy-Titel, hä? 21:05 Uhr, ich bin jetzt in der Leitung mit dem Michael aus Offenburg. Michael, hallo! Servus. So, Michael, mal so gefragt, wie gefällt dir der Neue da? Sag mal, Chai ist immer besser. Ja, das sage ich auch. So, und wie heißt der? Ashton Kutcher. Ja, genau! Dankeschön, Michael. Tschüss. Du hast es geschafft. Wir haben einen Sieger. Und gewonnen. Recht zum Volltreffer. Dance to the beat. Dance to the beat. Dance to the beat. Reise. Spezial, eh? Yay! Hallo Nachtschwärmer! Attacke! Und weiter geht es Schlag auf Schlag! Attacke! Was hat er gesagt? Alles Kacke oder sowas?

outside world. Ja, der gnadenlose Technosong aus den 90ern. Sunbeam, Outside World. Kurz vor halb 10, für den nächsten Nachtschwärmer noch gar keine Zeit. Gut drauf. Jetzt kommt eine richtige Spezialität. Meint ihr noch schon mal göttlich, ha? Lou Reed und John Lennon. Ein Mann und eine Frau, so fängt es meistens an. Treffen sich in einer Bar. Nach ein paar Drinks werden sie immer betrunkener. Irgendwann fangen sie an rumzumachen und landen schließlich bei ihr in der Wohnung. Nein, bei ihm in der Wohnung. Kurz bevor die beiden richtig loslegen, geht sie nochmal auf die Toilette, um sich frisch zu machen. Dort bemerkt sie, dass sie ihre Menstruation eingesetzt hat. Doch sie denkt sich, der Typ, der ist so besoffen, der merkt das gar nicht. Also geht sie wieder hinein und die beiden machen die ganze Nacht rum. Am nächsten Tag wacht der Mann auf und bemerkt, dass die Dame schon fort ist. Also klappt er die Decke zur Seite und sieht einen riesen Blutfleck. Scheiße, denkt er, ich habe sie umgebracht. Dann springt er auf, rast zu seinem Gewehrschrank, zählt die Patronen und Gewehre, keine Fehl. Erschossen habe ich sie nicht, denkt er und rast in die Küche zum Messerblock. Er sieht die Messer an. Nee, erstochen habe ich sie auch nicht, denkt er. Schließlich rennt er durch den Flur und als er am Flurspiegel vorbeikommt, stutzt er, geht zurück und schaut in den Spiegel. Verdammt, ich habe sie gefressen. Una Hertha, einen Tag nach dem Frauentag. So was bringe ich. Gaststätte, die Kellnerin zu dem Gast, sie haben aber einen schönen Hund. Ja, und er kann einfach alles, sogar eine Frau glücklich machen. Was, bababababi? Die Kellnerin glaubt dem Mann kein Wort, ist aber neugierig. Schließlich lässt sie sich überreden und führt den Gast und seinen Hund in ein Nebenzimmer. Wenn sie sich dann bitte mal ausziehen wollen, sagt er: So, Hasso, jetzt mach ihr's. Das Tür rührt sich nicht von der Stelle. Also schön, Hasso, sagt er schließlich. Jetzt zeige ich dir noch ein letztes Mal. Alter, drück, ja. Eine

Achter Schaffner Politessen. Volle Gammel feiert Flirten, Fummeln, Fressen. Fettabsauger, Spargelstecher, Professorin. Träumen auch von FKK in Rockstar-Pose. Edit. Kopfgeldjäger, Reiseleiter, Gleisarbeiter. Schreien, Rüsseln, Rülpsen, Rotzen, Rammeln, Dreier. Orthopäden, Boygroup-Sänger, Zeitsoldaten. Verlegen, Kreuzworträtsel, Feierabend. Let me hear you say. I'm shuffling. Dance up, 21:44 Uhr. Hier geht's ins Wochenende, powermäßig. Barnes, was gibt's? Was ist los? Ich wüsste da etwas, das ganz kostenlos ist. Wir entstauben den guten alten Schniepel etwas und bringen ihn rüber auf einen kleinen Besuch. Oh nein, oh bitte nicht. Okay, Schatz, jetzt tu deine Pflicht. Och, Pick, wir hatten doch erst letzte Woche Sex. Eben, das reichte dich auch. We'll be right back.

Just Dance. Every Day Reshuffling. Und Bottle-Aktion. Jede Flasche 07 plus ein Liter Beigetränk, also inklusiv 25 Euro. Bis 1 Uhr ist das gültig. Morgen Samstag. Just Dance im Codex. Und donnerstags Feierabend. Studentenfreundliche Preise. So. Aber jetzt kommen die Hämmer. Nachtschwärmer. Ladies vor allem. Merkt euch den 24. März vor Samstag. Da kommt der Original Bachelor. Der Bachelor, der Bachelor. Der Bachelor. Der aktuelle Bachelor Paul Janke von RTL. Codex Club in Aachen. Der ist da. Und da haben wir extra eine Spezial-Single-Party geplant an dem Tag, wo der da ist. Weil er wird da aktiv dabei sein. Als Rosenkavalier zum Beispiel. Autogrammstunde. Fotos und so weiter. Also wie gesagt, 24. März der Bachelor Paul Janke im Codex von RTL. Am 31. März, eine Woche später, nächster Schlag, Lucky 7. Und zwar iPad 2 gibt es wieder zu gewinnen, PlayStation, Konsole, PSP, Vita, Sony PlayStation 3, iPod Touch, 75, 50, 25 Euro, Freiverzehr gibt es zu gewinnen. Das Neue daran ist, ihr bekommt jetzt schon jedes Wochenende, also morgen zum Beispiel, zu jedem Longdrink ein Los. Das könnt ihr dann am 31. bei der Lucky 7 Geschichte einlösen. Beziehungsweise dann ist ja die Chance, sowas zu gewinnen, das ja mehrere hundert Euro kostet, wesentlich größer, oder? Das sehe ich auf jeden Fall so. Und jetzt kommt der Überhammer. Ostermontag. Das Dicke-Ding. Das Dicke-Ding. Das Dicke-Ding. Das heißt DJ Antoine. DJ Antoine Weltstar. Mit mehreren Knallern, mit mehreren Hits. Vorverkauf wird empfohlen. Tickets im Club. Codex Lounge Rastatt. Online, über die codex-club.de. Mediamarkt Offenburg und La. Autohaus Rot, Aachen und Offenburg. Mamma mia. Das alles im Codex nach Schwärmer. Und das ist der heißeste Club im Universum. Die coolsten der Coolen dürfen sich da überhaupt anstellen. Halt die Deadline ein, so ist fein. Hol die Ellenbogen raus, burn dich aus. 24, 7, 8 bis 8. Was geht ab? Machst du schlapp? What the fuck? Dich hoch, ja. Das muss heute noch zum Chef, besser jetzt. Guck dich hoch. Ach du Schreck, Bonuscheck ist schon weg. Guck dich hoch. Fleißig Überstunden, ganz normal. Guck dich hoch. Unbezahlt, scheißegal, keine Wahl. Guck dich hoch. Klick dich, wachs dich, mäh dich hoch. Klatsch dich, quetsch dich, schleim dich hoch. Kick dich, box dich, schlaf dich hoch. Guck dich hoch, ja. Guck dich hoch. Komm, steiger den Profit. Guck dich hoch. Sonst wärst du aus wie Sieht. Wölk dich hoch. Mach dich beim Chef beliebt. Wölk dich hoch. Auch wenn es dich verbiegt. Wölk dich hoch. Komm, steiger den Profit. Wölk dich hoch. Sonst wärst du aus wie Sieht. Wölk dich hoch. Mach dich beim Chef beliebt. Wölk dich hoch. Wölk dich hoch, ja. Dieses Wochenende Pitch machst du mit. Wölk dich hoch. Denke groß, sei aktiv, halt dich fit. Dich hoch. Pass dich an, du bist nichts, glaub ans Team. Guck dich hoch. Halt die Schnauze frisch ans Werk und verdien. Guck dich hoch. Aufgebraucht, Akku raucht, ausgetauscht. Guck dich hoch. Komm, pack im Meeting noch ne Schippe drauf. Guck dich hoch. Yoga-Kurs abgesagt, reingekloppt. Guck dich hoch. Fehlt der Job, ja mein Gott, tu als ob. Guck dich hoch. Klick dich, fax dich, mehl dich hoch. Klatsch dich, wäsch dich, schleim dich hoch. Kick dich, box dich, schlaf dich hoch. Bück dich hoch, ja. Bück dich hoch. Komm, steiger den Profit. Bück dich hoch. Sonst wärst du ausgesiebt. Bück dich hoch. Mach dich beim Chef beliebt. Bück dich hoch. Auch wenn es dich verbiegt. Bück dich hoch. Komm, steiger den Profit. Bück dich hoch. Sonst wärst du ausgesiebt. Bück dich hoch. Mach dich beim Chef beliebt. Bück dich hoch. Bück dich hoch, ja. Zick dich, kitsch dich, grinst dich, push dich, deal dich, klatsch dich, drück dich, halt dich, swing dich, stech dich, rip dich, zech dich, roll dich, fahr dich, stampf dich, jag dich, ja. Bück dich, bück dich. Ich sag dich, zick dich, grinst dich, füg dich, treib dich, bück dich, bück dich. Bück dich hoch. Du brauchst Konkurrenz, keine Friends. Bück dich. Do your fucking job till the end. Nimm dir ein Beispiel an Donald Trump. Was ist los, reiß dich. Ja, ich pick mich auch. Das Gewinnspiel muss jetzt kommen, Nachtschwärmer. Ich muss gleich abbremsen. Meine Damen und Herren, lehnen Sie sich zurück und versuchen Sie sich zu entspannen. Atmen Sie tief durch und hören Sie auf Ihre innere Stimme, die Sie andauernd fragt. Wann geht's endlich los? Reagan administration and how. I remember radio. Music 93. We built this city. Have an earthquake a few. Das Spiel beginnt, die Spannung steigt. Es ist wie kurz vor einer Explosion. It's coming. Coming. Coming. The sound of now. Das ist unser Gewinnspiel nach Schwimmer. Wer zwei Interpreten zusammen hat, ruft an 0781 504 33 11. Combinación. 22.10 Uhr. Unser Gewinnspiel läuft immer noch nach Schwemmer. Wer hat hier zwei in der Breden erkannt, der ruft an 0781 504 33 und 11. Das war der Sound der 90er. Ja, genau. Ich habe wieder Krach mit meinem Freund Al. Heute hat er 8, also ein Sixpack und zwei andere Bier noch getrunken. Der ist wieder geladen. Al, was ist denn los? Ich halte das nicht aus hier. Komm, hier ist doch schön, du bist doch immer bei mir. Ey, du Fuzzi! Das Radio ist die letzte Scheiße. Aber hier fliegst du gleich raus. Jetzt noch einen Interpreten und dann möchte ich es wissen. Zwei Interpreten müsst ihr wissen, es kam schon über 10, also wirklich. Al will es wieder gut machen. Was ist Al? Umsatzstärkster Schuhverkäufer 1968. 1968, ja, Al. Acting like

Viel Power ans Wochenende, Nachtschwärmer. Viele sind schon dann weggegangen, manche richten sich erst her. La Speranza. Aber ich darf nochmal kurz, weil das nicht ganz rüberkommt, nochmal erinnern an die Sonderveranstaltungen im Codex. Samstag, 24. März, also diesen Monat, der Bachelor. Paul Janke, der aktuelle Bachelor, Paul Janke von RTL, kommt ins Codex. Einlass 22 Uhr ab 18. Da findet parallel eine exklusive Single-Party statt. Und der Bachelor betätigt sich als Rosenkavalier, Autogrammstunde, Fotoshooting und so weiter. Und dann 31.3., eine Woche später, Lucky 7. Das war schon mal vor 2 Wochen. Da gibt es also zu gewinnen iPad 2, PlayStation, Konsole, PSP, Vita, Sony, PlayStation 3, iPod Touch und die letzten drei Preise 75, 50, 25 Euro Freiverzehr. Na, was ist das? Super. Und dann das volle Osterprogramm, Ostermontag, 9. April, das dicke Ding mit DJ Antoine. Weltstar, DJ Antoine, da ist Vorverkauf unbedingt zu empfehlen. Achtung, Hochspannung. Partytime! Es ist Freitag, Zeit für eine Party! Attention! Ja! Jetzt machen wir ein bisschen eine für DJ Antoine. Okay. Vorverkauf, die Karten gibt's entweder im Club im Codex oder über Internet, codex-club.de, aber auch wer aus der Raststadt dagegen ist, Codex Lounge in Raststadt. Online, also habe ich ja schon gesagt, Mediamarkt Offenburg und Lahr oder Autohaus Rot in Aachen oder Offenburg. When I look into your eyes, I see rainbows in the skies. Baby, when you're close to me, I know you are my cherie. Oh, we are gonna dance into the sea. All I want is you, you're my cherie. Never seen a girl that Jolie. All I want is you, you're my sherry, my sherry. with you, you're my sherry. Never seen a girl that's so jolly. All I want is you, you're my sherry. My sherry. Gentlemen. Der Weltraum. Unendliche Weiten. Auf unserer Reise durch ferne Galaxien stießen wir auf unbekannte Tonsignale. Wir empfangen rhythmische Signale in einer Form, die uns völlig unbekannt ist. Ich möchte tanzen. Ich möchte tanzen. Und nochmal, was so schön war, DJ Antoine. I can feel the sunlight. I love the morning sunlight. I can feel the sunlight. And there is party tonight. Ohne Helden, aber mit vielen Zombies. Erhebt sich ein Mann, um die Menschheit zu retten. Charlie! Wer ist Charlie, der da drin liegt? Jetzt rockt's! made the bitches, yeah? He had to make the bitches because the bitches had to make other bastards and bitches. And we are here together. And all of us are made by these motherfuckers. So, I want you to open up your disco Bible. All right. Now, in the beginning, God created... Die doofe Witze-Ecke. Yeah, disco text. Disco text. Yeah, disco immer in der letzten Stunde kommen die nicht jugendfreien. Klagt ein Mann beim Arzt. Jedes Mal, wenn ich kurz vor dem Orgasmus bin, schläft sie mir einfach ein. Was kann ich da bloß dagegen tun, Herr Doktor? Kommen Sie doch einfach mit Ihrer Frau wieder. Dann sehen wir mal weiter. Was denn für eine Frau? Ich rede von meiner Hand. Ja. To walk out on the floor now and start to dance. Ah, nein. Ja, lass schon mal immer freitags ab 19 Uhr bis 23 Uhr, der liebe Charlie hier bei Hitradio. Oh. Und dann schaltet es ja, dann kommen die Nachrichten, dann schaltet es ins Codex um. Live auch von dort dann, ja? So. Heute war ich ja bei meinen Witzen ein richtiges Schwein, aber ich bleib mal dabei, dann habe ich es weg hinter mir. Drei Vampire sitzen in einer Kneipe an der Bar. Der eine Vampir bestellt sich ein kaltes Blut mit Eis. Der zweite Vampir bestellt sich eine Tasse heißes Blut und der dritte eine Tasse heißes Wasser. Die zwei ersten Vampire schauen ganz verdutzt und fragen, sag mal, bist du noch bei Trost? Was willst du denn mit der heißen Tasse Wasser? Darauf holt der Vampir einen benutzten Tambo aus der Tasche und meint, it's tea time. Dankeschön, it's tea time. Ab nochmal.

Die Südwestbank Offenburg ist Sieger im City Contest von Focus Money. Beste Bank in Offenburg. Eine Beratung, die bundesweit Maßstäbe setzt, sagen die Experten. Beste Bank in Offenburg. Überzeugen Sie sich selbst. Die Südwestbank Offenburg, Hauptstraße 35. Südwestbank. Werte verbinden. Für uns ist das Radfahren eine Leidenschaft. Und das werden Sie merken. Fahrradmagazin Offenburg. Alles rund ums Rad. Und noch viel mehr. Infos unter fahrradmagazin.de. Was heißt hier Spaniensblüten? Die müssten mal meinen Garten sehen. Neugestaltung, Pflege, Dachbegrünung, Teich, die Bäume, Sträucher, Beete, zauberhafte Blumen. Alles von Pflanzenzentrum Rösch in Achern. Für blühende Gärten. Pflanzenzentrum Rösch. Achern direkt an der A5. Machst du mich an? Ich? Nein, der Balsamico von Theo der Essigbrauer. Der Höhepunkt für meinen Salat. Direkt vom Holzfass, ganz ohne Zusatzstoffe. Natur pur. Sei schlauer und kauf Theo der Essigbrauer. Erhältlich bei Edeka Südwest. Infos unter www.balema.de. Peugeot Autohaus Roth. Offizieller Partner des Codex Clubs. Erwähne im Autohaus Roth den Codex Club und genieße jede Menge Vorteile nur für dich. Peugeot Autohaus Roth in der von Dreisstraße 47 in Aachen. Hey, eine Probefahrt in deinem Lieblingsauto ist kostenlos. Seit ich Nature Style kenne, wird jeder meiner Friseurbesuche zum Wellness-Erlebnis. Pflege auf natürlicher Basis, entspannende Kopfmassagen, energetische Haarschnitte und auf Wunsch Terminberatung nach dem Mondkalender. Mein Friseur für Körper, Geist und Seele. Nature Style, Ihr Naturfriseur in Offenburg, Gerberstraße 10. www.naturfriseur-offenburg.de. Codex Club in Aachen. Connection complete. Genau, Nachtschwärmer. Da geht's ab ins Wochenende, in den Samstag. Heute ist nämlich im Codex die Single Party. Die Super Single Party. Alle Ladies bis 24 Uhr bekommen 10 Euro, wenn sie bis 24 Uhr da sind. Und dann gibt's die farbigen, die Leuchtbändel. Blau heißt, ich will nur Spaß. Rosa, willkommen, du Ponderosa. Grün heißt, Single und für alles offen. Quatsch mich an. Rot, ich bin vergeben oder hab keine Lust. Codex-Club.de. Codex Club in Aachen. Morgen Samstag heißt Just Dance. Just Dance. Every day we shuffling. Every day we shuffling. Außerdem Bottle-Aktion. Bottle heißt Flasche. Jede Flasche 07. Wodka, Bacardi, Jackie. Plus ein Liter bei Getränk. Nur 25 Euro bis 1 Uhr gültig. Das Angebot. Just Dance. Every day we shuffling. Donnerstags heißt Feierabend. Studentenfreundliche Preise. Und Nachtschwärmer, da geht tierisch was ab im Codex. Und ganz ehrlich, am Samstag, den 24. März, der Bachelor. Paul Janke, RTL, Spezial, eine exklusive Singleparty haben wir da. Der Bachelor von RTL ist da. Codex Club in Aachen. Und zwar gibt's da, als Rosenkavalier ist er unterwegs, Fotoshooting, Autogrammstunde und so weiter. Ja, ja. Dann eine Woche später, 31.03. Lucky 7. iPad 2 gibt's zu gewinnen, PlayStation-Konsole, PSP Vita, Sony, PlayStation 3, iPod Touch und drei Trostpreise, 75, 50 und 25 Euro. Und das Neue daran ist, ihr kriegt ab morgen, jeden Samstag, gibt's die für so jeden Lohndrink ein Los. Und das könnt ihr dann am 31.03. einsetzen. Ostermontag, 9.04. Das dicke Ding mit DJ Antoine im Codex. Der Wahnsinn. Volles Osterprogramm übrigens. Aber jetzt hier der Ostermontag. DJ-Vorverkauf. Geht auf die Internetseite vom Codex, erzählt ihr alles. Samstag, 14. April, Alex Christensen, Birthday Party, Hangover. Codex Club in Aachen. Popstar Edition. Da kennt ihr Alex Christensen, ne? U-Boot, das Boot. Das war sein erster Hit, sein erster Knaller. Dann ist er auch pseudomäßig unterwegs, Jasper Fox und so weiter. Aber da haben wir noch ein bisschen Zeit bis in April. Okay. Alles klar, Dankeschön. Das war fürs Codex. Und das ist der heißeste Club im Universum. Die coolsten der Coolen dürfen sich da überhaupt anstellen. Ich sehe wunderbare Stimmen. Ich sehe verrückteste Rockband der Welt. Radio. Ja, der Robert Miles, ha? Ja, super. Ja, da bleibt mir auch noch übrig, alle ein schönes Wochenende zu wünschen. Ja, ich gehe nachher einmal kurz ins Codex. Al, wie wär's mit ein paar persönlichen Worten zum Abschied? Hey, Nachtschwärmer, ich kann nicht verstehen, wieso ihr diese Sendung einschaltet. Ja, du bist unmöglich. Liegt es an mir oder riecht es hier wirklich nach Schweißfüßen und Billig-Deo? Ja, wir es wissen heute. Ja? Immer freitags ab 19 Uhr. Blöd, wer da nicht mitfeiert. Eindeutig irreparabel defekt. Wow. Na und? Abgefahren. Hey, smiling. Every cloud gotta have a silver lining. But I'm here to hit them with that sure to be a classic. Dipped in acid, nothing can match it. It's measured and mastered. I just put them on that fast track to holding a stack. That's only dealing with the fact that my heart is black. You underestimate the God's power. See that resilience that strikes the conversation of the man's brilliance. I travel a map, so I learn to adapt. Let my homeboys who love the scrap set the trap. You see the hammer on the boss lap, then better pay attention. The vibe you send it can be career-ending. A different effect when you got the respect. Show you got them in check, cause you will get wet. Anybody feel it's their mission to play my position? Gonna probably find a body with their head missing. I show you black eyes sitting on my earlobe. We getting bread all across the globe. It's perfect timing. Here we go, another move, we shining. Look at that, we gon' never stop grinding. Every cloud gotta have a silver lining. It's just perfect timing. Here we go, another move, we shining. Look at that, we gon' never stop grinding. Every cloud gotta have a silver lining. I just cruise around town with my beats in the system. I might see something pull over, shoot some rhythm. Put a number in my phone, then I gotta move on. Thinking I'ma call it back, ain't written in stone. I go deep inside a hood where I know they no good. Not because I got it, just because I could. Come through like I'm regular, except for the ratchets. Hold court in the projects and live in the palace. Just stumble out the club and straight to the airport. The people on my payroll thinking it's their fault. I'm in another time zone, getting my weight up. My goons out in L.A. hitting me straight up. My thugs out in ATL cheesing me lovely. Quick to pulling things out when this get ugly. Then I holla at my D-boys to get this cracking. Before they know what hit them, I'm home relaxing. It's perfect timing. Here we go, another move, we shining. Look at that, we gon' never stop grinding. Every cloud gotta have a silver lining. It's just perfect timing. Here we go, another move, we shining. Look at that, we gon' never stop grinding. Every cloud gotta have a silver lining. Watch this. And I'm the best to lay your head. Together, the way you left me, I'm not pretending. I hope no Also nochmal schönen Dank an alle Nachtschwimmer. Bis kommenden Freitag. Mein Freund, er wird das Schlusswort sprechen. Oder Schuhverkäufer, hä? In the night time, when the world is at its rest, you will find me. Ganz wie in alten Tagen. Ja, bevor es Musik gab. Aus Deutschland und der Welt. Hitradio Ohr. Die Nachrichten. Im Studio Sebastian Schlegel. Vor 3,5 Jahren stürzten sogenannte CDS-Versicherungen die Welt in die Finanzkrise. Jetzt bedrohen sie auch das Projekt der Umschuldung von Griechenland. Der Branchenverband ISDA kündigte an, dass nach dem Schuldenschnitt in Athen nun teilweise Versicherungen für den Zahlungsausfall einspringen müssten. 2008 hatte die Lehman-Pleite einige Versicherungskonzerne an den Rand des Ruins gebracht. Bisher zeigt sich der Dow Jones von der Nachricht des ISDA unbeeindruckt. Union und FDP streiten über die Milliardenreserven der gesetzlichen Krankenversicherung. Die Union will die Krankenkassenbeiträge senken. Die FDP ist dafür, die Praxisgebühr abzuschaffen oder auszusetzen. Um wenigstens 0,1 Prozentpunkte könnte der Krankenkassenbeitrag gesenkt werden, findet Unionsfraktionschef Kauder. Er gibt sich in der Süddeutschen Zeitung allerdings zurückhaltend. Das sollte genau geprüft werden, sagt er. FDP-Bundesgesundheitsminister Bahr winkt allerdings ab, wie die dpa aus FDP-Fraktionskreisen erfahren hat. Die Liberalen überlegen eher, ob man